WDR 3 Musikporträt. Aufbruchsstimmung in der neuen Musik. Auch im Bereich der zeitgenössischen Künste, die nicht verwöhnt sind vom großen Publikumserfolg, gärt es. Man will mit eigenen Ausdrucksformen auf die globalen und oft als bedrohlich empfundenen politischen Entwicklungen reagieren. Mit Megafon-Demos, zum Beispiel in Einkaufszentren, mit provokanten Auftritten zur weltweiten Finanzkrise, Kommerzialisierung und Digitalisierung. Mit verstörenden Protestperformances schafft sich der neue musikalische Widerstand öffentliche Foren an ungewohnten Plätzen. Er entspringt der Notwendigkeit des Augenblicks und findet meist außerhalb der Institutionen statt. Also ohne die früher üblichen Kompositionsaufträge und Künstlerhonorare. Dabei machen sich die neuen Rebellen keine Illusionen über den Erfolg ihrer Aktionskunst. Martina Seber hat sich in der Szene umgehört. Der Komponist Samir Odeh Tamimi erzählt als erster: Auf die Barrikaden, der neue musikalische Frühling. Der Berliner Schlossplatz im Dezember. Eine große kahle Fläche. Hier stand früher der Palast der Republik. Über den Rasen führt ein hölzerner Steg. Vielleicht 20 Menschen haben sich auf dem Steg mit Megafonen versammelt. 100 Meter weiter ziehen die Touristenströme am Berliner Dom vorbei. Ein paar schauen hin, niemand nähert sich. Also ich hatte damals, so wie ich die Welt betrachte, was mich in dieser Welt am meisten interessiert und beschäftigt, keine Chance gehabt, was anderes zu schreiben in dieser Zeit. Ja. Man sitzt ja zu Hause und man hört das Radio, man sieht ja Bilder im Fernseher, man telefoniert mit Freunden. Das alles löst ja etwas in dir. Und konnte eigentlich gar nicht glauben, dass man nicht mehr unterscheiden kann, wenn man im Fernsehen guckt, es sieht ja alles gleich aus. Also die Kriegsszenen in Rambo-Filmen und in amerikanischen Kriegsfilmen, da springt einfach Rambo von einem Hubschrauber. Das sind dann halt meistens Araber, die er dann tötet. Ja, so. Und die sind dann halt alle blöd und haben keine Waffen und sehen blöd aus. Und dann kommt halt einfach Rambo und erschießt die alle. Und das hat mich schon sehr beschäftigt. In dem Moment, wo ich quasi wusste, dass diese Stadt wirklich vernichtet wird, ja, dann ist einfach dieses Werk entstanden. Ja. Das habe ich dann natürlich schon gezielt auf Bagdad bezogen. Ich bin mir sicher, dass die Hälfte des Publikums wirklich sagt, wow, was soll denn das eigentlich? Wohin sollen wir jetzt damit gehen, ja? Ich als Mensch fühlte mich sehr bedroht, obwohl ich dann hier in Deutschland lebe natürlich und ganz genau weiß, dass mir nichts passieren kann. Aber ich fühlte mich trotzdem menschlich bedroht. Also nicht jetzt ich, Samir Odeh Tamimi, der Palästinenser oder Israeli oder wie auch immer, sondern ich, der Mensch. Ich fühlte mich wirklich einfach bedroht und mir war dann halt klar, schon bei den Proben, das ist ja schon fast eine Kriegserklärung, ja, so, die ich da wirklich darstelle. Ich habe einmal eine Aufnahme gehört von irakischen Frauen, die wirklich ihre Männer beklagen auf den Friedhöfen. Und ich war wirklich damals von dieser Kraft erschüttert. Ja. Als ich angefangen habe, dieses Stück zu schreiben, oder als ich wollte, hörte ich immer, wenn ich geschlafen habe, so in der Nacht, diese Klänge, diese Klageschrei von diesen Frauen. Ja. Und das war wirklich ein extremer Zustand, als ich dieses Stück schreiben wollte, weil die Verzweiflung war auch nicht die Verzweiflung eines Komponisten, sondern die Verzweiflung eines Menschen. Die war wirklich sehr groß, ja, und ich fühlte mich selbst sehr bedroht in meiner Existenz. Ich glaube schon, ja. Es ändert sich sowieso alles immer. Ich habe ja die Zeiten natürlich 60er Jahre, 70er Jahre nicht erlebt in Europa. Aber ich kenne die Geschichte wirklich sehr gut und damals haben die Leute an etwas geglaubt. Die wollten mit der ganzen europäischen alten Tradition brechen. Die Leute, die auf die Straße gingen, die hatten es eigentlich satt jetzt nach zwei Monster-Weltkriegen, die von Europa aus ausgegangen sind. Das war eine Generation, die einfach alles satt hatte. Weg mit der Diktatur, weg mit allem. Aber heute leben wir in einer so genannten fantastischen, friedlichen Welt in Europa, wenn man das so... Wir haben heute eine Finanzkrise. Aber also friedlicher kann es ja nicht sein. Ich wundere mich sehr manchmal über meine Generation, wie sie über Kunst reden und was für sie Kunst ist. Es ist leider sehr oft unter Komponisten, man redet überhaupt in der Kunst kaum mehr über Inhalte, ob sie jetzt politisch sind oder sonst was. Ja. Man redet dann nur noch so über Techniken, über irgendwelche Computerprogramme, mit denen man wunderbare Stücke kreieren kann. Und über Musik und Inhalte und was das eigentlich bedeuten kann und warum wir das machen, wird eigentlich kaum geredet. Ne? Und wenn ich diese Generation von Luigi Nono mir anschaue, nicht nur die Generation, aber so die Zeiten, angefangen von Klaus Huber, von Bernd Alois Zimmermann, von Luigi Nono, von Xenakis, von Apergis, es sind wirklich auch von Helmut Lachenmann und auch von Stockhausen und Nikolaus Ahuba und Sparlinger, das sind alles politische, wirklich sehr politisch motivierte Künstler, sehr politisch motivierte Komponisten. Bis heute sind sie so geblieben. Und ich wundere mich über unsere Generation, was dann eigentlich mit uns los ist. Ich sage nicht, dass wir Menschen gegen alles rebellieren müssen. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Aber ich denke, womit beschäftigen wir uns? Was ist für uns wichtig? Scheint mir sehr oft, dass es so... Ich muss meine Wohnung bezahlen können, ich muss meine Versicherung bezahlen können, mein iPhone bezahlen können. Klar, das wollen wir, das will ich ja auch. Aber womit beschäftigen wir uns eigentlich? Was ist wichtig für uns? Und es ist sicherlich so, dass im Moment des öffentlichen Ordens auf dem Schlossplatz vor dem Berliner Dom. Dämmerung. Es hat geschneit. Die Demonstranten tragen gelbe Neonwesten. Einige halten Plakate. Auf einem Transparent steht: I have nothing to say and I am saying it. Ich habe nichts zu sagen und ich sage es. Der Zug setzt sich in Bewegung. An der Straße unter den Linden biegt die Menschengruppe auf den Bürgersteig. Ein paar Zuschauer folgen durch den Schnee. Was ist anders als vor 20 oder 30 Jahren? Ich bin noch aufgewachsen, in den 90er Jahren hat so zum Beispiel das Stichwort der Politikverdrossenheit so die Runde gemacht, so, oder Parteienverdrossenheit. Das hat sich schon sehr geändert. Ne? Seit 11. September, seit dieser Clash der Kulturen da offensichtlich geworden ist, seit der weltweiten Digitalisierung und Globalisierung, politische Themen sind wirklich virulent geworden, mobilisieren wieder die Leute eben. Dann gibt es ja auch eine neue Partei, wie die Piratenpartei oder sowas. Also das ist schon eine große grundsätzliche Bewegung, dass wieder ein starkes Bewusstsein auch bei jungen Menschen für politische Themen vorhanden ist. De quoi faut-il donc que ces jeunes s'indignent aujourd'hui? Worüber sollte sich die Jugend also heute empören? Ich würde sagen, über die Komplizenschaft zwischen politischer Macht und ökonomischer und finanzwirtschaftlicher Macht, die weltweit bestens organisiert ist, um die Gier einiger weniger Führungskräfte zu befriedigen. Cupidité et l'avidité de quelques-uns de leurs dirigeants. In Ägypten demonstriert die Jugend für gesellschaftliche Freiheit. In Spanien und Griechenland gehen Studenten gegen die Finanzkrise auf die Straße. Und in Moskau machen Musikerinnen in der Christ-Erlöser-Kathedrale gegen Putin mobil. Indignez-vous, empört euch. Den Aufruf des damals 93-jährigen Stéphane Hessel hätte es nicht gebraucht, um die Menschen wieder auf die Straße zu holen. Aber er hat damit 2010 einen Nerv getroffen. Sein 14-seitiger Aufruf hat sich bis heute millionenfach verkauft. Die Gründe, sich zu empören, könnten heute als weniger klar erscheinen, da die Welt zu komplex ist. Wer bestimmt, wer entscheidet? Es ist nicht immer einfach zu unterscheiden, welche Strömungen uns gerade regieren. Wir haben es nicht mehr mit einer kleinen Elite zu tun, von der wir klar verstehen, warum sie so handelt. Es ist eine große Welt, in der wir merken, dass gegenseitige Abhängigkeit herrscht. Wir leben in einer noch nie dagewesenen globalen Verknüpfung. Aber in dieser Welt gibt es unerträgliche Dinge. Um sie zu sehen, muss man sehr genau hinschauen, suchen. Ich sage den jungen Leuten, sucht ein bisschen, ihr werdet sie finden. Die schlimmste Haltung ist die Gleichgültigkeit, die bedeutet, ich kann nichts dafür, ich komme schon klar. Mit einem solchen Verhalten verliert ihr einen unverzichtbaren Bestandteil der Menschlichkeit. Es ist die Empörung und das daraus resultierende Engagement. The idea for this project had to do with a long-term engagement with questions of Musikvermittlung, the kind of social political role of contemporary music in contemporary world. Das Projekt ist aus einer langen Beschäftigung mit der Frage entstanden, wie sich neue Musik vermittelt, welche soziale, politische Rolle sie heute spielt. Es besteht eine große Diskrepanz zwischen dem Sprechen über neue Musik und ihrer öffentlichen Wirkung. Komponisten und Kritiker verstehen zeitgenössische Musik oft als Kritik, weil sie eine Alternative zur Popkultur darstellt, weil sie eine Utopie verkörpert und insofern das Modell einer besseren Welt darstellt. Und die Diskrepanz, die ich meine, liegt darin, dass die so beschriebenen Werke in sehr kleinen Kreisen aufgeführt werden. Vor vielleicht 70 oder 100 Leuten. In der Öffentlichkeit werden sie kaum wahrgenommen. Ihre Wirkung ist nicht sehr groß. Der amerikanische Komponist Bill Dietz ist der Leiter des Berliner Ensembles Zwischentöne. Im November 2010 hat er die Samstagsdemos neuer Musik ins Leben gerufen. Auf seine Initiative hin haben Komponisten und Musiker Vorschläge für Performances mit Megafonen auf dem Berliner Schlossplatz eingereicht. Das Problem, we could also draw a parallel to contemporary Und wir wollen hier eine Verbindung schaffen zwischen der politisch-gesellschaftlichen Selbstinszenierung der neuen Musik und der gegenwärtigen Ästhetik des politischen Protests. Das heißt, wie sich Protest in Märschen, in Transparenten, in Slogans ausdrückt, was auch die Frage aufwirft, ob das heute noch adäquat und wirksam ist. Wir wollten diese beiden Fragen miteinander verbinden. Ich habe gehofft, eine Situation zu provozieren, in der man über diese Probleme nachdenken kann. In beide Richtungen. Über die Ästhetik der Politik und über die Funktion und die Rolle zeitgenössischer Musik. Wir hatten ein Motto, das diese Problematik ganz gut beschreibt. Es ist ein Zitat von John Cage. I have nothing to say, and I'm saying it. Ich habe nichts zu sagen, und ich sage es. This kind of freedom from meaning, of not having to mean anything, and that being the kind of purpose of art. Dass es also diese Freiheit gibt, dass Kunst nichts bedeuten muss. Diese Vorstellung von absoluter Musik stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. In dieser sogenannten Freiheit, in der Autonomie der Musik, liegt aber auch eine Begrenzung. Das Scheitern der zeitgenössischen Musik, weil man diese Freiheit außerhalb der Institutionen, in denen die Konzerte stattfinden, nicht wahrnimmt. Die Vertreter der europäischen Avantgarde-Musik haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder mit der Frage nach dem politischen Potenzial ihrer Werke beschäftigt. Der direkte Weg zur gesellschaftlichen Aussage führte zunächst einmal über vertonte Texte. Aber auch das Werk selbst und seine Aufführung wurden kritisch hinterfragt. Es wurden Orchesteraufstände inszeniert. Es wurde mit Formen der Mitbestimmung experimentiert. Man hat Laien einbezogen oder den abgerissenen Kontakt zum großen Publikum mit tonalen Kompositionen aufzunehmen versucht. All das hat es vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren immer wieder gegeben. Bei Luigi Nono, Bernd Alois Zimmermann, John Cage, Maurizio Kagel, Georges Apergis oder Hans-Werner Henze. Aber auch die nicht-programmatische Konzertmusik war in ihrer Ästhetik der Negation Ausdruck einer Protesthaltung. Der Verflachung und Kommerzialisierung der Medien- und Popwelt begegneten die Komponisten mit umso intensiveren intellektuellen Anstrengungen. Widerständig war, was sich nicht leicht konsumieren lässt, was sich der kommerziellen Verwertung sperrt. Wer keine romantischen Sehnsüchte bedient und kein Happy End im bestehenden System anstrebt, wer sich zum kaputten, fehlerhaften, vermeintlich Minderwertigen bekennt, verweigert sich der makellosen Warenwelt. All das steht für den Versuch, eine integere Musik zu erschaffen, die sich nicht instrumentalisieren lässt. Inzwischen hat sich die Wahrnehmung aber verändert. Wenn heute ein Geiger hinter dem Steg kratzt, verlässt niemand mehr den Saal. Ganz im Gegenteil. Heute interessiert man sich für die Schönheit der Geräuschwelt. Der rebellische Gestus hat sich verbraucht. Die meisten dieser Werke haben jetzt deutlich historischen Charakter. Sie stehen für die Protestkultur des Kalten Kriegs. Heute stellen sich die Probleme anders dar, aber auch die Mittel haben sich geändert. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Johannes Kreitler und das folgende Stück muss moderiert werden. Sie sollen jetzt nicht einfach nur Musik hören, Sie sollen auch etwas dazu wissen. 22. Januar 2013, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Die Musiker warten. Eine Flötistin, ein Pianist, ein Cellist und ein Schlagzeuger. Vor ihnen steht der Komponist Johannes Kreitler und zeigt das Bildschirmfoto einer chinesischen Website. Das ist ein Screenshot von der Webseite von Chanon Chang, einem Komponisten aus China, der Auftragskompositionen schreibt, und zwar ab $10. Chang lebt in Peking und ist nach eigenen Angaben arm. Er muss Eltern, Frau und Kind ernähren, hat aber am staatlichen Konservatorium in Beijing Komposition studiert. Johannes Kreitler sagt, unter der Musik, die gleich gespielt wird, steht zwar sein Name, aber er habe sie nicht geschrieben. Das habe sein chinesischer Kollege Chang für ihn erledigt. Die Aufgabe von Chang war, das zu plagiieren. China ist ja bekannt für Plagiarismus. Der war aber doch zunächst erst irritiert, denn normalerweise sind seine Auftraggeber hauptsächlich US-Amerikaner für Hochzeiten oder Todesfeiern. Also er hat schon mal ein bisschen westliche Avantgarde-Musik gehört, aber selber hat er sowas noch nie komponiert. Aber nach etwas Zögern hat er einem Deal von $30 zugestimmt und dann hören wir jetzt das erste Machwerk, was er für mich geschrieben hat. Die Besetzung habe ich bestimmt. Nun, ich habe noch weiter geguckt. Man kann ja Plagiate nicht nur per Hand erstellen, sondern auch maschinell mit künstlicher Intelligenz. Also als nächstes habe ich nach einem Programmierer gesucht, der eben auch mit Musik vertraut ist und der mir eine Software schreiben kann, die ebenfalls meine Musik generieren kann. Dann habe ich also eine Ausschreibung gemacht in Indien. Ich wollte einen guten, aber auch billigen Programmierer haben und der eben aber auch einen musikalischen Background hat. Da hat mir das Auswärtige Amt geholfen und da habe ich dann aus den möglichen Kandidaten habe ich ausgewählt den Inder Ramesh Murabai aufgrund seiner hervorragenden Referenzen. Murabai war von 2005 bis 2008 mit der sogenannten Green Card in Deutschland als Informatiker angestellt für Audio-Software, wurde dann aber arbeitslos und musste sogleich das Land verlassen. Ich habe ihm dieselben Musikstücke gegeben wie zuvor, eben Chang in Peking, jetzt mit der Aufgabe, daraus eine Software zu entwickeln, die solche Musik wiederum neu generieren kann. Der war ganz bereitwillig, hat das für $15 gemacht. Der muss seine Frau und 4 Kinder ernähren und kann davon eine Woche lang leben. Ich habe übrigens 1500 Euro für den Auftrag bekommen und bekomme natürlich auch alle GEMA-Tantiemen. Ein Mann in der vierten Reihe unterbricht die Moderation. Auf die Nachfrage von Johannes Kreitler wiederholt er seinen Einwurf. Wie bitte? Er sagt, das ist nicht deine Musik, wirklich, die wir hier hören, oder? Also doch, das ist meine Musik. Das habe ich gekauft. Das ist, also, das ist juristisch, ist das meine Musik. Die Verwertungsrechte liegen bei mir. Die Sache ist nur, also, warum soll ich mir das jetzt anhören? Ja, warum denn nicht? Ja, das sind doch Vorurteile. Weil das jetzt so asiatische Komponisten sind, soll man sich das nicht anhören. Ja, das, aber dagegen müssen wir angehen. Fremdarbeit heißt diese Auslagerung der Produktion abendländischer Hochkultur in Billiglohnländer. Johannes Kreidler ist bekannt für provokative Aktionen. Warum, sagt er, sollten Komponisten wie er ihre Arbeit nicht auslagern dürfen, wie es bei Firmen inzwischen üblich ist? Weniger, aber es waren natürlich extreme Unterschiede durch zu dem, was ich hierzulande bekomme für einen Kompositionsauftrag und was halt jemand in China oder Indien nun mal für so eine Arbeit bekommt. Also das ist einfach auch mal zu zeigen, weil sonst steht in der Musik auf der Bühne auch ein Keyboard, das made in China ist und das steht aber unten auf dem Keyboard dran, das sieht man nicht. $45 für die Dienstleistung. Da bleibt noch ein kleines Sümmchen für den Komponisten. Fair Trade funktioniert anders. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Man könnte jetzt Globalisierung auch als irgendwie verbrüdernde Geste oder sowas machen. Hier Konzerte mit Komponisten aus 11 Ländern und dann macht man ein Gemeinschaftsprojekt oder so. Das kann man natürlich schon auch machen. Aber da schäme ich mich dann eher fremd. Über einfach evidente Gräben hinweg. So schön, dass die Utopie da ist, da gemacht wird, so weit sind wir irgendwie aber noch nicht. Oder so einfach geht es dann auch nicht unbedingt. Sondern lieber mal echt erstmal die Differenzen wirklich herausheben. Irgendwie kann es heute schon nicht mehr so sein, noch wie zu Nonos Zeiten mit direkt ernst gemeinten Marx-Zitaten oder sowas in der Musik. Man muss sich damit auch beschäftigen, dass es schon eine Protestkultur gibt, mindestens seit 68 oder in Deutschland mit Josef Beuys, dass da schon eine Tradition gibt und dass allein nur Widerstand vielleicht auch nicht produktiv ist, sondern irgendwie auch Widersprüchlichkeit auch eingebaut werden muss. Also weil ich glaube, der Protest richtet sich einfach auch gegen Homogenität, gegen einfache Lösungen, gegen die man protestiert. Ich finde es zu viel verlangt, dann die goldene Lösung zu bringen. Das ist in der Demokratie, ich, als einzelner Künstler bringe ich einen Beitrag, aber ich sage jetzt nichts und jetzt machen wir es einfach so, sondern was man machen kann, ist irgendwie seine demokratische Stimme erheben und da einen Diskussionsbeitrag einzubringen. Kreidlers Stück Fremdarbeit ist keine Musik, die anklagt. Und sie zeigt auch nicht, wie es besser gehen kann. Die Musik selbst hat keine Aussage. Ohne den Kommentar wäre dieses Stück nicht vollständig. Bei einem anderen Werk von Johannes Kreidler kam die Musik überhaupt erst später dazu. Am Anfang stand eine Aktion. Kreidler ist mit einem Lastwagen bei der GEMA vorgefahren, auf der Ladefläche 70.000 Formulare. Die wolle er nun ordnungsgemäß einreichen, denn sein neues Stück enthalte 70.000 Zitate, ließ er verlauten. Das Kunstwerk bestand in der Aktion. Das Stück komponierte Kreidler dann hinterher. Was ich vorhin schon die subversive Affirmation nannte, finde ich, ist so ein Verfahren, was ich durchaus für angebracht halte. Christoph Schlingensief hat in Zürich mal ein Theaterprojekt gemacht und da gab es irgendeine politische Sache und dann haben prompt die Stadtpolitik gedroht, ihm jetzt irgendwie die Förderung zu entziehen. Daraufhin hat er dann eine Demonstration initiiert mit den Theaterleuten, aber er hat nicht protestiert gegen die Kürzung von den Mitteln, sondern er hat protestiert für die Kürzung sämtlicher Subventionen weltweit. Was natürlich nicht wirklich so gemeint ist, das ist natürlich viel drastischer irgendwie darzustellen, um dafür die Aufmerksamkeit zu kriegen. Kunst als Aktion, als Inszenierung einer Situation. Wie so etwas funktionieren kann, haben nicht erst Christoph Schlingensief und Josef Beuys gezeigt. Der neue Künstler protestiert, fordert 1919 Tristan Tzara. Er malt nicht mehr symbolistisch, er reproduziert nicht mehr. Sondern handelt unmittelbar schöpferisch. Schon vor 100 Jahren träumen die Dadaisten davon, dass die Kunst mehr vermag, als nur den schönen Schein aufrecht zu erhalten, zu repräsentieren und zu reproduzieren. Noch unmittelbarer drängt es in den 50er Jahren in Frankreich die Situationisten aus den Museen, Theatern und Konzertsälen in das, was man landläufig das wahre Leben nennt. Wir meinen zunächst, dass die Welt verändert werden muss. Wir wollen eine möglichst weitreichende Veränderung von Gesellschaft und Leben, in die wir eingeschlossen sind. Wir wissen, dass es möglich ist, diese Veränderung durch geeignete Aktionen durchzusetzen. Es ist nun an uns, bestimmte Mittel der Aktion anzuwenden und neue zu erfinden. Für eine ihrer Aktionen schickte die Gruppe 1950 einen falschen Mönch zum Ostergottesdienst in die Kathedrale Notre-Dame. Nachdem er den Tod Gottes verkündet hatte, wurde er von der Menge der Gottesdienstbesucher fast gelyncht. Die französischen Situationisten um Guy Debord haben dann 1957 schon sehr konkret formuliert, worauf sich die Aktionskunst heute beruft. Im Französischen gibt es dafür inzwischen einen eigenen Begriff, den Artivisme, die Symbiose von Kunst und Aktion. Wenn der Artivisme auch die Musik ergreift, steht natürlich die Autonomie der Musik auf dem Spiel. Sie ist nicht mehr zweckfrei und auch ihren Status als idealen Zufluchtsort gibt sie auf. Ihr Material, Töne, Harmonien, Klangfarben, Strukturen, aber auch ihre Bedingungen, wie die Umstände der Aufführung, der Ort, die Zeit, die Interpreten, alles steht plötzlich im Dienst von Ideen. Die Megaphonisten stehen im Kreis, auf dem Bürgersteig der Straße unter den Linden. Die Passanten machen einen kleinen Bogen. Eine Touristin nähert sich der Szene mit dem Fotoapparat. Kurz davor dreht sie sich um und fotografiert den Dom auf der anderen Straßenseite. Kassel 2007. Es ist Sommer. Die Klimaanlage läuft. Im Schaufenster von hängt die Herbstkollektion. Bei Starbucks trinkt ein Mann ein Auf der Piazza spielt ein Orchester. Es sind junge Leute, wahrscheinlich Schüler. Ein Mann im weißen Mantel fährt die Rolltreppe rauf und runter. Er sieht aus wie aus einem Science-Fiction. Er hält ein Leuchtschwert. Der Mensch aus der Zukunft ist im ersten Stock vor Rockmann angekommen. Er steigt auf einen Hocker. Auf seinem Leuchtschwert steht: Ich suche Arbeit. Vor seinem Mund baumelt eine Sprechblase. Der Text: Wir haben sie umgebracht, aber wie haben wir das gemacht? Wir führen Ihnen eine Welt vor, in der alle Verbindungen zwischen der Arbeit, den Waren und dem Geld aufgelöst werden. Der Science-Fiction-Mann steht an der Kasse vom Auf dem Band liegt Fisch aus der Kühltheke. Das Theater findet überall gleichzeitig statt. Unten fahren zwei Frauen Rhönrad. Von Nicht überall, sondern auf einmal und gleichzeitig. So heißt die Performance in der Kasseler Shopping Mall. Und im Untertitel: Eine Machbarkeitsstudie zur Negation von Arbeit. Das Musiktheater von Christian von Borries, Alice Kreischer und Andreas Siegmann ist Teil der Documenta 12. Die drei Künstler inszenieren die Mall, als sei sie ein ganz normaler Stadtraum, wo man Rhönrad fahren oder auch auf Hocker steigen und seine Meinung kundtun darf und wo man ein Straßenkonzert geben darf, das kein Werbeevent sein muss. Das ganze Projekt, von den Darstellern, den Texten bis hin zur Musik, ist kein perfekt designtes Produkt, sondern eine deutlich erkennbare Amateurperformance. Eine geschlagene Stunde dauert das Spektakel im City Point. Wir haben dann Victoria Barsch Filets im von der Shopping Mall gekauft, tiefgefrorene, und damit auf die Geländer von der Shopping Mall geschlagen. Diese Aufführungen waren immer abends zwischen 5 und 6, wenn es da voll war. Führte dazu, dass das Publikum, also sozusagen die Shopper, so wütend waren, dass sie Geld aufs Orchester geschmissen haben von so höheren Shopping Mall Galerien. Also was ja nicht sehr freundlich ist, das war das Landesjugendorchester des Hessischen. Christian von Borries ist Dirigent, Arrangeur, Komponist, Aktionskünstler und Aktivist. Er macht Konzeptkunst. Hier sind die Verbindungen zwischen den Sparten grundsätzlich offener als anderswo. Bevor er sich die Frage stellte, was Beethoven mit der internationalen Waren- und Konsumwelt zu tun hat, bevor er kurz vor dem Abriss des Palasts der Republik in Berlin dort ein Wagner-Remake aufführte, bevor er gegen die Berliner Flick Collection demonstrierte und Events in Hamburger Hafencontainern veranstaltete, hatte er seine Schäfchen im klassischen Konzertbetrieb eigentlich schon ziemlich erfolgreich ins Trockene gebracht. Ich war mal in der Schweiz 2 Jahre in Zürich im Opernorchester als Flötist und habe dann da gekündigt. Das ist nicht die Welt, in der ich mich aufhalten möchte. Also in Zürich, da ist es eigentlich extrem. Es war nicht nur sehr gut bezahlt, sondern die Kartenpreise waren exorbitant hoch. Das ist ein kleines Theater, wo also ganz berühmte Sänger und berühmte Dirigenten hinkommen. Und kann man sagen, na, du bist doch da Soloflötist gewesen, das ist doch toll. Es ist aber nicht toll. Da spielt man für Leute, die in Ausgeh-Militäruniformen da hinkommen. Und dann werden da in grauenhaft historisierenden Tableaus irgendwelche alten Opern aufgeführt. Und es geht irgendwie um Stimmen und um Stimmen und um Stimmen. Schöne Stimmen. Also das hat nichts mit der Gegenwart zu tun. Das ist für ein Publikum, was nicht ich bin. Ich bin auch einer anderen Generation. Es tut mir leid. Ich will nicht für solche Leute Musik machen. Das ist eh schon schwierig genug mit der klassischen Musik. Und deshalb dirigiert Christian von Borries im Kasseler City Point vor den einkaufenden Besuchern das Hessische Landesjugendorchester. 2 Stockwerke darüber werfen ein paar Darsteller Flugblätter in den Innenhof. Andere schlagen mit den eisharten Fischfilets auf das Geländer. Spätestens bei dieser Aktion wird klar, was in der privaten Einkaufsstadt alles nicht erlaubt ist. Die Victoria Barsch-Filets haben den Qualitätsstandard ISO 9000 erreicht. Für mich ist es immer sehr eine Frage des Ortes, sozusagen der Ortsspezifik, und eine Frage, also sozusagen des Themas, was sich mir da stellt an dem Ort. Deshalb nenne ich das auch Psychogeografie manchmal. Diese herkömmliche Situation, der Konzertsaal, der kommt mir immer so vor wie so ein Fluchtort, wenn die Türen zugehen, so fast so wie im Flugzeug. Dann kriegst du einen leichten Druck auf die Ohren, weil das fast so versiegelt ist. Und wenn die Person neben einem sozusagen raschelt oder sowas, machen alle schon pscht. Ich frage mich dann, was ist das eigentlich für ein Ort, an dem man sich da begeben hat? Es ist letztendlich ein total merkwürdiger Ort. die heute bis zum Geschäftslos unaufführbar ist. Eine Infame der Regierung der Ewigkeit. Im Kasseler Einkaufszentrum, wo Christian von Borries nun den Albtraum der Shopping-Mall-Betreiber dirigiert, ist es anders. Was Kreischer, Siegmann und Borries veranstalten, ist ein bewusst dilettantisch inszeniertes Experiment über Formen öffentlichen Protests. Sie zitieren historische Protestformen, wie den Einsatz des Megafons, das Werfen von Flugblättern und man sieht Transparente und Schautafeln im Stile des Agitprop. Natürlich ist der Protest in der Shopping-Mall ein Protest in Anführungszeichen. Wenn die Spielarten des Widerstands durchdekliniert werden, wenn historische Ausdrucksformen neben aktuellen stehen und spätestens wenn das Orchester spielt, wird deutlich, dass es sich hier um eine Kunstaktion handelt, um eine musiktheatralische Reflexion über die Möglichkeit des Widerstands. Von den gläsernen Balustraden regnet es wieder Flugblätter. Darauf steht, was alles im Shoppingcenter verboten ist. Auf dem Boden herumlungern, betteln, Musik machen, mitgebrachten Alkohol trinken. Die Ordnungsleute in den roten T-Shirts gehören nicht zur Inszenierung. Sie versuchen, die vielen Zettelchen vom Steinboden aufzusammeln. Auf die Musiker achtet niemand. Das Stück hat einerseits die Herstellungsbedingungen der Produkte versucht zu reflektieren, die da verkauft werden. Und musikalisch ist für mich eine Frage, die mich seit Jahren beschäftigt, was eigentlich politische Musik ist. Also natürlich kann man Texte haben, die irgendwie vertont werden und der Text hat irgendeine moralische oder politische Analyse eingeschrieben. Das ist was anderes, als wenn ich sage, wo kann es denn die Musik selbst sein und wie klingt die dann? Bei von Borries klingt es, als würde der Soundtrack vom Orchester der untergehenden Titanic interpretiert. Der Klang ist verzerrt, nicht glänzend, sondern eher staubig. Das liegt nicht am Landesjugendorchester, sondern an der Partitur. Es ist ein grob gestricktes Arrangement von Soundalikes. Die Fragmente, die absichtlich nicht ganz so klingen wie die Originale, wurden mit einer Software entwickelt, die eine bestehende Aufnahme abtastet und wieder zurück in eine Partitur verwandelt. Dabei geht viel verloren. Den Schein des Authentischen hat hier nichts. Also ich würde sagen, am besten kann man sich das bildlich vorstellen, wie wenn ich ein Foto mache oder eine Filmaufnahme mache und der Fokus ist komplett auf unscharf gestellt. Das ist wie, wenn ich mir vorstelle, wie würde Musik eigentlich klingen, wenn sie total unscharf ist. Was ich mache, ist einen Blick aus der Gegenwart auf historisches Material zu lenken. In dem Moment, wo ich also den Blickwinkel verändere und umdrehe, passiert etwas, was ein entscheidender Unterschied ist. Ich habe nämlich dann plötzlich ein Stück aus der Vergangenheit und durch den Blick von heute verändert sich dieses Stück. Vor hat jetzt einer aus der Truppe sein Handy auseinandergenommen. Die Passanten gehen hin und schauen zu. Die Frau auf der Rolltreppe singt ein chinesisches Lied. Die Rhönradfahrerinnen berichten von Arbeitsbedingungen in China und die Orchestermusiker skandieren die Firmenphilosophie von ja. Die Megafonisten auf dem Berliner Schlossplatz haben drei Gruppen gebildet. Der Wind bläst über die freie Fläche. Hinter ihnen wird am Infokubus für das neue Schloss gebaut. Wer die Stimme erhebt, macht sich angreifbar. Es ist leicht, Demonstranten zu belächeln. Wer gegen die da oben kämpft, die Firmenbosse, Politiker, Großkonzerne, Vorstandsvorsitzenden, Oligarchen und Hedgefondsmanager, der läuft Gefahr, als naiv belächelt zu werden. Wir wissen ja, dass alles viel komplexer ist und dass die Probleme nur global gelöst werden können. Im Rückblick scheint die Welt immer einfacher zu sein. Früher, als sich Luigi Nono mitten im Kalten Krieg zum Kommunismus bekannte und damit den Ausschluss aus dem offiziellen Musikleben in Kauf nahm, gab es immerhin noch klare Unterscheidungen in Freunde und Feinde, in Gute und Böse, Arbeiter und Firmenchefs, unterdrückte Völker und Kolonialherrscher. Dass Nono später leiser wurde und seine Raummusik buchstäblich viele verschiedene Wege gleichzeitig einschlug, hing auch damit zusammen, dass er die Welt als komplexer und widersprüchlicher erlebte als früher. 2008. Bei den Donaueschinger Musiktagen läuft ein Video. Die Menschen, die hier zu sehen sind, leben heute nicht mehr. Sie waren Rebellen der kolumbianischen FARC-Guerilla und sind alle bei einem Gefecht ums Leben gekommen. Der Musiker, Komponist und Aktionskünstler Dror Feiler hat sie im kolumbianischen Dschungel besucht. Die Rebellen sind von hinten zu sehen. Die Kämpfer und Kämpferinnen blicken in den Dschungel und singen. Sie tragen Kampfanzüge mit Camouflagemuster. Quer über den Rücken hängen Maschinengewehre. Die Gesangsaufnahmen werden immer wieder von Geräuschen überlagert. Feiler überblendet sie mit Nachtaufnahmen aus dem Dschungel. Es sind übersteuerte Geräuschbänder, beinahe so dicht wie die kreischenden Meerklänge aus dem Saxophon, die er live zuspielt. So wie die Rebellen ihren Zuhörern den Rücken zukehren, sehen sie einsam aus und wirken verletzlich. Ich war in Kolumbien im Dschungel bei der FARC-Guerilla. Ich engagiere mich gerne. Ich will erfahren, wie es wirklich ist. Ich will nicht von Reuters oder aus einer schwedischen Zeitung erfahren, was die FARC ist. Ich will wissen, was sie mir sagen oder was sie denken. Ich will wissen, wovon sie träumen. Ich will wissen, worüber die Soldaten singen. Nicht jeder kann einfach nach Kolumbien reisen und die FARC-Rebellen, die für Entführungen und Drogenhandel bekannt sind, in ihren geheimen Lagern im Dschungel besuchen. Dror Feiler war eingeladen. Die Initiative zur Begegnung des Künstlers mit den Kämpfern war von der FARC ausgegangen. Die FARC hatte Feiler kontaktiert und ihn gefragt, ob er für ihre Mitglieder ein Kunstprojekt organisieren könne. Das ist kein Einzelfall. Da die Guerilla-Organisation international um Ansehen bemüht ist, sucht sie den Kontakt zu möglichen ausländischen Sympathisanten. Dror Feiler nahm die Einladung an. Er fuhr hin und realisierte in Kolumbien ein Theaterstück. Bei der Gelegenheit entstand das Video, das in Donaueschingen zu sehen war. Der Film heißt Cantos de la Columna Vertebral, Gesänge der Wirbelsäule. Für die FARC war Dror Feiler ein naheliegender Kandidat. Unfortunately, I feel there's too many people, too many composers who compose only because they are composers. Ich habe leider den Eindruck, dass zu viele Komponisten heute nur komponieren, weil sie Komponisten sind und nicht, weil sie das dringende Bedürfnis haben, etwas auszudrücken. Man muss fühlen, dass man eine Mission hat. Man muss fühlen, dass man etwas zu sagen hat. Ich glaube nicht, dass man die Leute täuschen kann, dass man einfach nur interessante Experimente mit dem Klang und den Instrumenten anstellen kann und so weiter. Wenn man kein Bedürfnis hat, etwas zu kommunizieren, dann spürt man das in der Musik. Die Leute, die zuhören, merken das. Der gebürtige Israeli, der in Stockholm lebt, ist schon lange politisch aktiv. Er engagiert sich für den Frieden mit den Palästinensern. Mit Henning Mankell war er 2010 auf dem Schiff der Free Gaza-Bewegung, das vor der israelischen Küste geentert wurde. Dror Feiler polemisiert, er provoziert und er positioniert sich. Aus seinem Besuch bei der von der EU als terroristisch eingestuften Rebellenorganisation in Kolumbien sind nicht nur die Videos für die Performance beim Deutschen Festival für zeitgenössische Musik hervorgegangen, die Begegnungen haben auch dazu geführt, dass er in den Redaktionsbeirat der FARC-nahen Internet-Nachrichtenagentur ANCOL berufen wurde. Nicht nur vor diesem Hintergrund lässt sich Feilers Dschungelfilm mit den singenden Rebellen auch anders interpretieren, als nur als irritierende Denkvorlage für ein mündiges Publikum. Diese seltene Form von Embedded Art ist Propagandakunst. Samstags Demonstrationen neuer Musik auf dem Berliner Schlossplatz. Vor einer langen Mauer aus Beton stehen Menschen mit Megafonen. Sie lesen laut. Die Schalltrichter der Megafone drücken sie gegen den Beton. Wie weit kann Protest und damit auch Kunstprotest gehen? Dass sich Rebellion nicht unbedingt mit den Rahmenbedingungen des bürgerlichen Kulturbetriebs verträgt, zeigt ein Fall der jüngsten Berlin-Biennale. Der Kurator Arthur Zimiewski eröffnete sie im Sommer 2012 unter dem Motto Forget Fear, vergiss die Angst. Kunst soll politisch sein, sie soll streitbar sein, Partei ergreifen und, Zitat, von ihrer lähmenden Furcht vor realen Folgen geheilt werden. Kunst, sagt er, solle kein Spielzeug zur Belustigung von Kennern sein, sondern ein Werkzeug. Die Sprayer aus Brasilien, die er aus diesem Anlass nach Berlin geholt hatte, waren dann aber zu furchtlos und die Folgen ihres Tuns auch für den Kurator zu real. Die Berliner hatten den brasilianischen Gästen riesige Holzwände in die St. Elisabeth-Kirche gestellt, auf die sie sprühen sollten. Die Sprayer kletterten aber in 0, nichts darüber und nahmen sich stattdessen die steinernen Wände vor. Denn so arbeiten die Pixadores. Gesprüht und gemalt wird grundsätzlich da, wo es verboten ist. Rahmen sind ihnen zuwider. Und vielleicht ist ihnen auch die Frage egal, ob es sich bei ihren subversiven Aktionen um Kunst handelt. Nach einem Handgemenge mit dem Kurator wurde die Veranstaltung abgebrochen. Der echte Protest im falschen Kunstleben war gescheitert. Die Sprayer mussten auf eigene Kosten zurück nach Brasilien fliegen. Eine Wiese mit kurz gemähtem Gras. Ein gedrungener viereckiger Turm aus Beton. Unten eine Tür aus Stahl. Darüber weht die blaue Fahne der Europäischen Union. Die Tür steht offen. Davor ein Mann mit Cowboyhut. Er unterhält sich mit einer Frau. Im ersten Stock gibt es kleine Luken. Im zweiten Obergeschoss verläuft rundherum eine Fensterfront. Auf dem Dach sind Scheinwerfer und Kameras montiert. Hier verlief früher die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland, zwischen Berlin-Alt-Treptow und Kreuzberg. Der Turm gehörte zur Grenzüberwachung der DDR. Jetzt ist ein neues Unternehmen in den Turm gezogen, die European Border Watch Organization, eine private Organisation zur Überwachung der europäischen Grenzen. Der Mann mit Cowboyhut verteilt am Eingang grüne Formulare. Man kann sich hier registrieren lassen, sagt er, wenn man helfen will, Europas Grenzen zu sichern. Er führt in den ersten Stock. Hier ist das Licht leicht grünlich. Auf den Bildschirmen an den Wänden sieht man Strände, Meer, Wälder, Flüsse. Also das ist hier so unser Showroom sozusagen. Hier drüben ist die Kanarischen Inseln. Da wird dieses Jahr besonders viel los sein. Also von Afrika, Mauretanien auf die Kanarischen Inseln versuchen wir viele Immigranten überzusetzen. Der Führer erklärt, beim Versuch illegal in die EU einzureisen, kommen viele Menschen ums Leben. Die European Border Watch Organization will helfen, das zu verhindern, durch das ehrenamtliche Engagement der Bürger. Die Idee kommt aus den USA. In Texas wird das schon praktiziert. Die Bürger können sich zu Hause in das System einloggen und von ihrem Computer aus über eine Webcam einen Grenzabschnitt überwachen. Für die EU bietet die European Border Watch Organization die Grenzen zwischen Afrika und den Kanarischen Inseln oder die Ostgrenze zu Ukraine und Weißrussland zur Kontrolle an. Ja, wir können auch gerne erstmal nach oben gehen. Ja. Das ist ein richtiges Control-Feeling. Zweites Obergeschoss. Das ist der akustische Überwachungsraum. Früher haben hier die DDR-Grenzsoldaten nach flüchtigen Mitbürgern Ausschau gehalten. Jetzt sind die Fenster grün getönt. Der Klang, der schon unten zu hören war, wird lauter. Es gab dann erstmal eine Zeit für mich, sagen wir mal, der künstlerischen Selbstfindung, wo ich eher in diesen institutionellen Räumen aufgetreten bin, ob als Komponist oder dann auch über Installationen, die mich dann aber unbefriedigt gelassen hat. Also die Situation an sich, dort aufzutreten und gegenüber einem Publikum, wo ich das Gefühl hatte, da geht es um zu wenig, da gibt es zu wenig Relevanz. Also das ist mir zu l'art pour l'art. Georg Klein ist Komponist, Klang- und Medienkünstler. Die European Border Watch Organization ist seine Erfindung. Es gibt auch eine Website dazu, die EuropeanBorderWatch.org. Man kann sich dort online registrieren. Nur wenige der zahlreichen Besucher haben die Präsentation im Berliner Wachturm im Frühjahr 2007 als Kunst entlarvt. Die Menschen, die den Turm besichtigten, waren in der Regel vor allem verwirrt. Vom texanischen Vorbild der zivilen Überwachung, von der scheinbar guten Absicht, die Flüchtlinge vor der Grenze und uns vor den kriminellen Flüchtlingen zu schützen, und von den Bildern aus den Webcams, die angeblich ukrainische Waldränder und kanarische Strände zeigen. Genau, da kriegt man ein Informationsblatt und hier Registrierung und gehen Sie mal nach oben und Überwachung und sowas. Und dass da dieser zum Teil sehr mächtige Klang im Turm war, der bei bestimmten Frequenzen sogar den Turm zum Schwingen gebracht hat. Also man konnte das regelrecht fühlen an den Wänden und an den Türen, die Vibration. Der Klang reagiert auf Bewegungen außerhalb des Turms. Draußen nehmen Kameras die Bewegungen von Spaziergängern, Hunden, Radfahrern, aber auch von der nahen Straße auf. Die Bildinformationen steuern die Klangverarbeitung. So funktionieren viele Klanginstallationen. In Georg Kleins Wachturm ist der künstliche Sound der einzige demonstrative Hinweis darauf, dass es sich bei der Aktion um ein Kunstprojekt handelt. Ja, das ist, glaube ich, insgesamt auch ganz schön schwierig, wenn man es mit politischen Themen zu tun hat in seiner eigenen Arbeit, dass es eben nicht platt wird, ja, also dass es nicht so eindeutig wird, dass du nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger kommst. Da scheint auch immer eine gewisse Selbstgerechtigkeit durch, dass ich weiß, wie es richtig ist oder, ne, oder ich sage euch, wie es richtig ist. Also ich finde dieses in der Schwebe lassen und es nicht genau zu wissen, wo ich jetzt als Autor der Arbeit auch stehe, also relativ wichtig. Don't call it art, sagt Georg Klein über diese Art von Aktionen. Nicht, dass er selbst daran zweifeln würde, dass es sich um Kunst handelt. Sie soll sich nur nicht auf den ersten Blick als solche zu erkennen geben. Seine Projekte orientieren sich an den Handlungsmustern städtischer Kunstguerilla, an Plakatübermalern und Street-Art-Künstlern. Sie imitieren den Aktionismus der Greenpeace-Proteste und nutzen auch das Internet. Der Versuch, Situationen zu schaffen, die das Publikum, die Orte und die gegenwärtigen Medien mit einbeziehen, hat ihn zwangsläufig weit von der Konzertmusik entfernt. Und ich bin da wirklich inzwischen relativ weg von dieser Art der formalen Auseinandersetzung, die musikintern passiert. Also die ganze Materialästhetik, also wie komme ich zu einem neuen Klang, der sonst irgendwie so ausgearbeitet ist. Das ist für mich dann tatsächlich nachgeordnet. Für mich steht die inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Thema inzwischen da im Vordergrund. Ja. Politisch engagierte Musik ist inzwischen häufig Konzeptkunst, aber sie muss es nicht sein. In der gegenwärtigen Musikszene gibt es viele Paralleluniversen. Aber um Missverständnissen vorzubeugen, ein allgemeiner Trend ist die engagierte Musik heute nicht. Und die Komponisten arbeiten allein. Sie sind zwar im Netz präsent und spielen mit seinen Möglichkeiten, aber sie sind nicht vernetzt, wie es gegenwärtig die Communities der Demonstranten und Aktivisten sind. Es hat sich viel verändert gegenüber der letzten großen Epoche der Protestmusik der 68er. Musikalischer Widerstand äußert sich heute oft leichter und ironischer. Der Ernsthaftigkeit des konkreten Anliegens steht diese Mehrdeutigkeit aber nicht im Weg. Im Spiel mit Konzepten und Aussagen gibt es nur noch selten erhobene Zeigefinger. Und vielleicht ist das Publikum ja sogar in stärkerem Maße bereit, sich zu empören, wenn ihm der Megafontrichter nicht demonstrativ entgegengehalten wird. Aber auch das ist nur Spiel. Es ist ja nicht echt, es ist Kunst. Samstag, der 20. November 2010. Die Performer auf dem Schlossplatz drücken die Schalltrichter ihrer Megafone ins Gras und reden weiter. I have nothing to say, and I am saying it. Auf die Barrikaden. Der neue musikalische Frühling. Das war das WDR3 Musikporträt von Martina Seber über die heutige Aktionskunst in der zeitgenössischen Musik. Die Zitate und Übersetzungen sprachen Max von Puffendorf, Leopold von Verschür und Romanus Fuhrmann. Technische Realisation Jonas Bergler. Regie Tom Kobli. Redaktion Dagmar Töpfer. WDR 3